Ich möchte eine Geschichte erzählen. Geschichten erzählen ist mehr als bloß Geschichten erzählen. Ich hoffe damit, etwas zu ändern, das eigentlich nicht zu ändern ist. Wenigstens sieht es so aus. Hinter jeder Geschichte steht das Eingeständnis von Ohnmacht. Und wer in die Geschichte schaut, weiß, wie machtvoll Geschichten bereits die Geschichte vorangetrieben haben. Zum Beispiel die Geschichte von einem, der träumte, er könne fliegen. Tätigkeit, Notwendigkeit, Wahn. Das sind die Mittel, mit denen Geschichten gemacht sind. Wir sind, was wir tun. Lernen wir von den Eingeborenen, die stündlich neue Namen haben. Außerhalb unserer augenblicklichen Tätigkeit sind wir nichts. Mein Tun erzählt meine Geschichte. Dieser Augenblick ist die Summe aller unserer Geschichten, nämlich was wir getan und was wir gelassen haben. Auch Schweigen ist eine Tat. Ich weiß nicht, wo diese Geschichte beginnt und endet. Ich taste mich vor ins Unbekannte, balanciere auf dem Hochseil des Jetzt über dem Abgrund der Ungewissheit, wo ich die Umrisse der Zukunft erahne, so wie der Grund unter seichtem Wasser schimmert. Wo ich stehe, ist jetzt. Mein Name ist »Die in die Bäume starrt«. Ich will nicht fallen, stürzen, zerbrechen, dort unten liegen bleiben, ein Opfer meiner Annahmen. Ich will auch morgen wieder Blumen pflücken, weil dies heute so schön war. Doch was weiß ich von morgen? So viel zum Wahn. Was ich tue? Ich starre in Baumkronen und lese die Zukunft im Rascheln des Winds. Auf dem Tisch entwerfe ich eine Fahrkarte ins Glück. Startbahnhof? Misere. Zielbahnhof? Jetzt. Preis? Loslassen. So billig. So teuer. Je nach Geschichte. Das Ticket hat zwei Seiten. Jetzt kommt die Notwendigkeit. Ich steige ein, ziehe die Geldbörse und diene dem Gemeinwohl, dem Gott der Freude, der den Atem erfunden hat, dem ich die Fesseln meiner Gedanken anlege. Nenne es Kultur, während Menschen in mein Leben eintreten und es wieder verlassen. Manche mit lautem Hupen, manche tragen Masken, denn sie fürchten sich anzustecken. Liebe ist ein tödlicher Virus. Ich habe noch gar nicht angefangen und schon überlege ich, wer meine Geschichte lesen wird. Manipuliere die Worte, die doch kommen wollen, wie Atemzüge, die ich stranguliere mit meinem Gedanken. Atemzüge sind auch Züge. Man sollte ihnen freie Fahrt lassen. Man sollte ohne Ticket jederzeit fahren können, ohne Knoten in den Gleisen oder Geschichten in den Bäumen. Es ist doch nur der Wind, der streichelt und zerstört. Es ist doch nur das Wasser, das nährt und vernichtet. Es ist doch nur ein Virus. Die Masken müssen fallen. Ich schreibe die Geschichte der Überlebenden, derjenigen, die die Stunde zu nutzen wissen und sich vorbereiten auf das, was kommt. Ich weiß noch immer nicht, wo meine Worte mich hinführen. Auch Worte sind Taten. Ich weiß mehr, als ich sagen will. Den einen öffnet der Virus die Augen, die anderen tötet er. Ich bin in der Grauzone und fotografiere einen Tautropfen, in dem sich die ganze Welt spiegelt. Müll, Gestank, ein psychotischer Schrei über dem See. Ein paar Eingeborene werden übrig bleiben, mit ihren Federbüschen und sich auf die nackte Brust klopfen. Ich habe keine Kraft mehr für meine Geschichte. Sie endet, bevor sie angefangen hat. Ich habe gelernt, alles genau abzumessen, in abgezirkelten Bahnen meine Runden zu drehen und pünktlich bei Tisch zu sitzen. Die größte Herausforderung besteht im Weitermachen. Obwohl es absurd erscheint. So vieles scheint, wenn man nicht klar sehen kann. Sonst würde man durchdrehen. Ich steuere auf eine Geschichte zu, der ich allein gegenüberstehen werde. Völlig allein. Auf meiner Fahrkarte steht jetzt.